Das Werk im Rücken liefen sie vom Bahnhof aus auf den Ort zu. Die eine Seite hatte die andere bestimmt. Minkewitz war eigentlich ein überschaubares Dorf gewesen, aber durch das Werk Haus um Haus gewachsen. Immer mehr Grundstücke waren bebaut worden. Und am Ende war noch die kleine Plattenbausiedlung dazugekommen, 4-5-stöckige Häuser, die im Ort die Hochhäuser genannt wurden. Damals waren es moderne Wohnungen gewesen, um die sich viele bemüht hatten. Heute standen die meisten Wohnungen leer. Die Scheiben an der Grundschule und am Kindergarten waren eingeschlagen. Sie liefen die Straße entlang, die zur Siedlung führte. Die Schaufenster der Läden waren mit Brettern vernagelt. Die Bäckerei, der Buchladen, die Gemüse-HO. Vor dem Lottoladen blieb Isabella stehen. Im Schaufenster versprach ein verstaubtes Schild einen hohen Millionengewinn. Isabella spähte durch die Scheibe und versuchte, etwas zu erkennen. »Suchst du die Million?« fragte Karl. »Ich bin der Gewinn«, sagte Isabella. »Ich bin hier geboren.« »Im Lottoladen? Habt ihr in diesem Haus gewohnt?« »Nein, viel weiter hinten in der Eisenbahnersiedlung. Aber als die Wehen bei meiner Mutter einsetzten, sind alle in Panik geraten.« »Und warum habt ihr keinen Krankenwagen gerufen?« Selbstverständlich waren sich alle einig gewesen, dass es das Beste gewesen wäre, einen Krankenwagen zu rufen. Aber wie die meisten Haushalte besaßen die Großeltern kein Telefon und die einzige Telefonzelle im Ort stand auf dem Bahnhofsvorplatz. Über den Fortgang schieden sich die Geister. Niemand wollte auf die Idee gekommen sein, gemeinsam mit der Mutter zum Bahnhof zu gehen. Der Verdacht fiel auf den Großvater, der als Bahnangestellter in unerschütterlichem Glauben an die Macht der Eisenbahn lebte. Doch der dementierte heftig und schob die Schuld auf die Großmutter, die gesagt haben sollte, dass es schade um die bereits gekauften Rückfahrkarten gewesen wäre. Am Ende blieb der Halotri, der sowieso an allem schuld war, denn er hatte die Schwangerschaft verursacht. Im Nachhinein stand außer Frage, dass es klüger gewesen wäre, jemanden aus der Familie mit dem Fahrrad zur Telefonzelle zu schicken. Aber wer verhielt sich schon klug in solch einer Situation? Außerdem hätte die Telefonzelle auch kaputt sein können. Und dann wäre kostbare Zeit verloren und der Zug vermutlich abgefahren gewesen. Also wurde die Mutter in Decken eingewickelt, auf den Leiterwagen des Nachbarn gelegt und mit vereinten Kräften in Richtung Bahnhof geschoben. Die füllige Großmutter lief voran und wedelte mit den Armen, als müsse sie auf der leeren Dorfstraße für freie Bahn sorgen, gefolgt von dem Leiterwagen, der an dem einen Holm vom Halotri und an dem anderen vom Großvater geschoben wurde. Auf der Hälfte des Wegs traf die ungewöhnliche Prozession auf die Verkäuferin des Lotto- und Zigarettenladens, die ihren Pudel Gassi führte und sich erbot, ihr Diensttelefon für einen Anruf zur Verfügung zu stellen. In dem Glauben, dass der Krankenwagen in wenigen Minuten da sein würde, gab die Großmutter den Befehl, die Fahrt zum Bahnhof abzubrechen und die Mutter auf einen Stuhl neben den Ladentisch zu setzen. Doch die dringliche medizinische Hilfe machte ihrem Namen keine Ehre. Der Mann am Telefon sprach von einer längeren Wartezeit, da die meisten Sanitäter samt Krankenwagen zur Sicherung der Feiertagsparade in die Hauptstadt abberufen worden waren. Er tröstete mit der Erfahrung, dass es beim ersten Kind sowieso Stunden dauerte, bis die eigentlichen Geburtswehen einsetzten. Ein Irrtum, denn die Mutter wand sich bereits im Minutentakt. Es blieb die Gemeindeschwester, die versprach, schnellstmöglich per Moped in den Laden zu kommen. Isabellas erster Schrei ging unter im Sirenengeheul des Krankenwagens, der es endlich aufs Land geschafft hatte. Genau in jenem Augenblick, in dem der Notarzt den Laden betrat, rief die Hebamme »Ein Mädchen« und reckte Isabella, die noch an der Nabelschnur hing, für alle sichtbar in die Höhe. Und der Notarzt, der seine verspätete Ankunft mit aufgesetzter Heiterkeit herunterspielen wollte, fragte »Wie soll das Glückskind denn heißen?« In das einsetzende Schweigen hinein sagte der Halotri zu seiner auf dem Boden liegenden Frau »Nenn sie doch Isa wie deine Mutter.« Und auch wenn er vermutlich einen Scherz machen und sich damit für den Mondkuchenblick rächen wollte, war der Name damit in der Welt. Das Gesicht der Großmutter bekam einen milden Schimmer, ein Leuchten fast. Sie guckte beseelt und schlagartig wurde allen anderen im Laden bewusst, dass es ausweglos war, diese Namensgebung rückgängig zu machen. Der Mutter, die sich eine Franziska gewünscht hatte, blieb nur noch die Möglichkeit einer Milderung. Es war wie beim Dornröschen, das von einer bösen Fee in den ewigen Schlaf geschickt wurde. Ein Fluch, der von einer guten Fee zwar nicht abgewendet, aber wenigstens auf 100 Jahre reduziert werden konnte. Von Isa zu Franziska war der Weg entschieden zu weit. Das wusste auch die von der Geburt geschwächte Mutter. Und so rief sie, bereits auf einer Trage liegend, mit letzter Kraft ein Isabella in die Runde. »Isabella ist doch ein schöner Name«, sagte Karl. »Isabella Kaiser, das klingt nach einer Lottokönigin.« »Leider habe ich Herrn Krause geheiratet«, sagte Isabella. »Damit war der Zauber vorüber, für immer.« »Dann knack wenigstens den Jackpot von der Fernsehfirma. Oder weshalb sind wir hier?« Isabella stöhnte auf und lief dann langsam weiter. Zuerst kam die alte Siedlung und dann kurz vor dem Waldrand die Eisenbahnerhäuser. Die Tannen in den Vorgärten hatten alle eins gemeinsam. Sie überragten die Dächer um mehrere Meter. Isabella hatte dafür das Wort gefunden, Wiedervereinigungstannen. Früher war der Weihnachtsbaumverkauf eine Glückssache gewesen. Verpasste man die Lieferung, dann blieben nur die verkrüppelten Exemplare zur Auswahl, die niemand gewollt hatte. Einmal hatte der Halodri zwei Bäume gekauft, die Äste an jeweils einer Seite abgeschnitten und die Stämme in der Mitte zusammengebunden. An ebenmäßig wachsende Nordmann-Tannen war damals nicht zu denken gewesen. Umso größer war die Freude, als nach dem Mauerfall in den neuen Gartenmärkten Weihnachtsbäume im Topf auftauchten. Gut gewachsene Tannen, die nach dem Weihnachtsfest nicht weggeworfen werden mussten, sondern ihren Platz in den Vorgärten fanden. Anfangs noch niedliche Bäumchen waren sie nun ihren Besitzern über den Kopf gewachsen und überragten auch die Dächer. Um dem Wuchs Einhalt zu gebieten, gab es mehrere Möglichkeiten. Einige Baumbesitzer hatten die Spitze gekappt, andere stutzten die Bäume an den Seiten. Doch sowohl die Kopfab- als auch die Spindelvarianten wirkten gleichermaßen hässlich und zeugten von einem gedankenlosen Lauf in die neue Welt. Auch das Haus der Großeltern tarnte sich hinter einer Tannenbaumwand. Es war das letzte Haus im Ort. Dahinter begann der Wald, der ausschließlich aus Laubbäumen bestand. Umso fremder wirkten die Tannenbäume im Vorgarten. In Isabellas Kindheit hatten hier Sonnenblumen gestanden. Im Garten hinter dem Haus rankten Rosen zwischen den Beerensträuchern, die Tomatenpflanzen teilten sich das Beet mit den Ringelblumen, die Bohnen mit der Petersilie. Bei den Blumen war es, als wolle die eine die andere übertreffen. Im Frühjahr blühten die Traubenhyazinthen, Narzissen und Tulpen, dann die Vergissmeinnicht und die Maiglöckchen. Im Sommer kamen die Rosenbüsche dazu, der Rittersporn, Phlox, Salbei, Lavendel. Und dann die Sonnenblumen, die Isabella so liebte. Im Herbst band Großmutter die schweren nach unten hängenden Köpfe mit Tüchern zu, damit die Kerne in Ruhe reifen konnten und die voreiligen Meisen sich ihr Futter nicht schon vor dem Winter holten. Dann roch der Garten nach frischer Erde, nach den würzigen Chrysanthemen und dem feuchten Laub der Blätter. Jetzt hatten Brennnesseln und Holundersträucher von den Beeten Besitz ergriffen. Die Kaninchenställe gegenüber der Jauchegrube waren eingefallen. Seit dem Tod der Großeltern stand das Haus leer. Es fanden sich keine neuen Mieter. Isabella stieg auf den Deckel der Jauchegrube. Hier hatte sie ihre ersten Auftritte gehabt. Zuschauer waren die Kaninchen gewesen. Schneeweißchen, Pünktchen und die Pechmarie. Die Kaninchen wechselten. Die Namen blieben. So mussten sie sich nicht jedes Jahr umgewöhnen. Da war der Großvater ganz pragmatisch gewesen. Beim Betreten ihrer Gartenbühne hatte Isabella immer in Abwandlung des beim Rodeln üblichen Bahnfreikartoffelbrei Bühnefreikartoffelbrei gerufen. Am Anfang hatte sie den Kaninchen Märchen vorgespielt und später dann ihr Repertoire um die Szenen, die sie bei Frau Magda gelernt hatte, erweitert. Egal, ob sie die böse Hexe oder das Gretchen war. Bei all ihren Auftritten hatten die Kaninchen hinter dem Drahtgitter in der ersten Reihe gesessen und gebannt zu Isabella gesehen. »Du hast sie verhext«, sagte Karl. »Musste ich gar nicht. Ich habe Löwenzahn vor ihre Käfige gelegt, damit sie in meine Richtung guckten.« »Bist du das, Isabella?« rief eine heisere Stimme. Isabella zuckte zusammen und stieg vom Deckel der Jauchegrube. Die Stimme kam ihr bekannt vor. Und dann erkannte sie auch die Frau. Es war die Krellermelita. Sie wohnte noch immer schräg gegenüber. Früher war sie selten zu Hause gewesen. Und wenn sie zu Hause war, hatte sie meist geschlafen. Sehr zum Missfallen der Großmutter. Denn im Garten der Krellers wuchsen ausschließlich Unkraut und Löwenzahn. Und bei Ostwind wehten die Samen über die Straße auf die Beete der Großmutter, die Sommer für Sommer das liederliche Weibsbild verflucht hatte. Doch der Spruch der Großmutter, Unkraut vergeht nicht, bewahrheitete sich im doppelten Sinne. Melita Kreller war Isabella schon immer alt erschienen. Die vielen Stunden hinter dem Tresen hatten das Gesicht schon früh gezeichnet und der Zigarettenrauch hatte die Stimme rau gemacht. Doch nun, da sie in Melitas guter Stube saß und die goldene Krone mit der verschnörkelten 70 sah, die auf dem Gummibaum thronte, wurde Isabella bewusst, dass die Kreller Melita viel jünger war, als sie immer gedacht hatte. »Darauf trinken wir ein«, sagte Melita, holte die Schnapsgläser aus der Schrankwand und dann die Flasche Nordhäuser Doppelkorn aus der Hausbar. Beim Eingießen guckte sie, als müsse sie eine schwierige mathematische Aufgabe lösen. Sie konzentrierte sich darauf, die Gläser in gleicher Höhe zu füllen, doch wie immer gelang es ihr nicht. Sie trank rechts einen Schluck ab, dann links, bis der Füllstand auf einer Höhe war. »Auf uns!« Melita lachte, bis sie husten musste, und trank ihr Glas in einem Zug leer. »Warst du im Werk?« »Nein, aber im Bahnhof. Es ist merkwürdig, alles ist zerstört, nur die Gaststätte nicht.« »Wie sagte deine Großmutter?« »Auf einem Bein kann man nicht stehen.« Melita griff wieder nach der Flasche. »Danke, ich muss fahren«, sagte Karl und hielt die Hand über sein Glas. »Hab dich nicht so«, sagte Melita und gab Karl einen Klaps auf die Finger. »Hier wird getrunken, was auf den Tisch kommt.« »Er ist aus dem Westen«, sagte Isabella und bereute es sofort. »Macht nichts«, sagte Melita. »Die gehören ja jetzt zu uns.« Und goss die Gläser wieder voll. »Ich gehe jeden Tag hin, wische Staub, poliere die Gläser. Manchmal kommt einer vorbei, der Schubert Bernd aus TKO oder der Kalisch Peter aus der BGL.« Sie stutzte, sah Karl an, räusperte sich und sagte dann deutlich artikulierend, »Technische Kontrollorganisation, Betriebsgewerkschaftsleitung. Prost!« Wieder trank sie das Glas mit einem Zug leer. »Es ist alles, was ich noch habe. Soll ich hier allein rumsitzen? Heinz ist nun auch schon 20 Jahre tot. Der würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er das alles sehen müsste. Abgewickelt, als wäre das Werk ein Wollknäuel.« Sie schraubte an der Flasche und deutete mit einer Handbewegung an, dass Isabella das Glas über den Tisch schieben sollte. »Aller guten Dinge sind drei.« Karl nippte nur an seinem Glas und bekam dafür einen strafenden Blick. »Erst gehe ich auf dem Friedhof Blumen gießen, dann in meine Kneipe und gieße mich. Basta!« Melita lachte heiser. Schon früher galt sie als zäh, als eine, die alle aus dem Werk unter den Tisch trinken konnte. Sie hatte ein hageres Gesicht, das jetzt mit tiefen Falten durchzogen war. Doch ihre Augen wirkten immer noch jung, und es schien, als könne die Kreller Melita mit ihren Augen lachen. Isabella merkte, wie der Alkohol zu wirken begann und sah hilfesuchend zu Karl. »Ist irgendwas?« fragte Melita. »Na ja«, sagte Isabella, »ich hab da ein Problem.« »Ach was«, sagte Melita, »dann gib dein Glas her.« Isabella erzählte von ihrem Auftrag. Melita winkte ab. »Die wollen doch nicht wirklich wissen, wie es uns geht.« »Es geht eher um früher«, sagte Isabella. »Auch das will niemand wissen.« Erst nachdem Isabella mit dem 7. Glas mit Melita auf die 7 Zwerge angestoßen hatte, bekam sie die Zusage für eine Probeaufnahme und dazu noch mehrere Adressen von ehemaligen Stahlwerkern. »Aber mach keinen Unfug damit«, rief ihr die Kreller Melita hinterher. »Das sind alles fesche Männer. Zumindest waren sie es mal«, und lachte ihr meckerndes Lachen. Zurück an der frischen Luft musste sich Isabella an Karl festhalten, der sich nach dem zweiten Glas standhaft dem Trinken verweigert hatte. Sie liefen in Richtung Bahnhof. Erst jetzt sah Isabella, dass in einigen Siedlungshäusern versteckt hinter den Wiedervereinigungstannen noch jemand wohnte. Der Ort war gar nicht so verlassen, wie er Isabella auf den ersten Blick erschienen war. Festgeklammert an Karl versuchte sie, möglichst gerade zu laufen. Aber wem sollten es die Leute weitererzählen, dass sie betrunken gewesen war? »Und warum sind sie hier geblieben und nicht in eine andere Gegend gezogen?«, fragte Karl. »Weil ihnen 40 Jahre lang beigebracht worden ist, zu bleiben, wo sie waren«, sagte Isabella. Isabella saß auf der Rückbank neben der Praktikantin. In der Stadt hatte sie sich noch sicher gefühlt, doch hier in den kleinen Ortschaften sah alles so beliebig aus. Seit sie diesen Auftrag hatte, fühlte sie sich als Voyeurin, die an etwas teilhatte, das nicht für sie bestimmt war. Aber vielleicht war es auch die Scham, etwas vorzeigen zu müssen, von dem sie nicht sicher war, ob es taugte. So wie man als Kind im Wartezimmer beim Arzt sitzt und merkt, dass man sich die Hände nicht gewaschen hat und ins Sprechzimmer gerufen wird. Der Fuchs sah aus dem Fenster, als führen sie durch eine Museumslandschaft. Isabella erinnerte sich, dass sie einmal in Florida in einem kleinen Zug durch die Werkstätten der MCM-Studios gefahren war. Erst hatte sie gedacht, dass es ein Museum wäre, aber dann saßen da tatsächlich Menschen und nähten Kostüme. Sie hatte sich geschämt, dass sie anderen beim Arbeiten zusah. Hier war es anders. Hier arbeitete niemand mehr. Hier war nur eine geschundene Landschaft zu betrachten. »Hier ist alles so grau«, sagte der Fuchs. »Im November ist es überall grau«, sagte Isabella. »Wurde hier nicht früher Kohle gefördert?«, fragte die Assistentin. »Aha«, sagte der Fuchs, »die Zeche Zollverein des Ostens.« »Genau«, sagte die Assistentin. »Im Ruhrgebiet ist es aber hübscher«, sagte der Fuchs. »Hier ist überall nur Brachland.« »Es waren auch Tagebaue und keine Zechen«, sagte Isabella. »Man hätte es auch rekultivieren können«, sagte der Fuchs. »Das war hier ein sehr langer Prozess«, sagte Isabella. »Na ja«, sagte der Fuchs, »es waren immerhin fast 30 Jahre Zeit.« »Genau«, sagte die Assistentin. »Es ist wegen der Teerseen«, sagte Isabella. »Es gibt Probleme mit dem Grundwasser.« »Teerseen? Jetzt übertreiben Sie aber«, sagte der Fuchs und zwinkerte der Assistentin zu. Von den Teerseen hatte sie erst nach dem Mauerfall erfahren. Umweltschutz war kein Thema für die Öffentlichkeit und es gab nur wenige Aktivisten, die den Mut hatten, darauf aufmerksam zu machen. Ihnen drohte damals Strafverfolgung und viele Menschen, die direkt in der Nähe wohnten, fügten sich in das scheinbar Unabänderliche. Teerrückstände entstanden bei der Heizöl- und Benzinherstellung oder im Kraftwerk bei der Verschwelung. Selbstverständlich hätte es andere Entsorgungsmethoden gegeben, aber die einfachste Variante war, und das schon seit Gründung der Fabriken nach dem Ersten Weltkrieg, den Teer in die nahegelegene Auenlandschaft zu leiten. Und so waren verschiedene Seen entstanden, die sich vor allem im Sommer, wenn sie von der Sonne erwärmt wurden und stanken, in die Erinnerung der Bewohner der naheliegenden Ortschaften brachten. Dann hielten eben alle ihre Fenster geschlossen und blieben in ihren Wohnungen. Alle lebten mit der Einsicht in das scheinbar Unabänderliche. Bei Großmutter Isa war es die Nähe zum Wälzlagerwerk. Sie vermied bei Westwind, die Wäsche in den Garten zu hängen, denn dann näherte sich der Feind, ein rötlicher Staub, der aus den Schloten herüberwehte. Irgendwann würde der Wind schon wieder drehen. Sie fuhren zu Tante Ulla, der Schwester der Krellermelitta. Tante Ulla war die Kindergärtnerin in Minkewitz gewesen. Wenn Isabella bei der Großmutter zu Besuch war, hatte sie manchmal durch den Zaun den Kindern beim Spielen zugesehen. Den Neumann Reini und den Schubert sein Thomas kannte Isabella aus der Nachbarschaft. Und manchmal hatte Tante Ulla Isabella herangewinkt und sie durfte in dem Garten mit den anderen Kindern spielen. Es gab eine Wippe, eine Rutsche und ein Karussell. Und vor allem gab es Spielkameraden. Wenn sich Kinder stritten, stemmte Tante Ulla die Hände in die Hüften, wackelte mit dem Kopf und sagte, Soll ich etwa schimpfen? Ja, ja, ja, riefen dann alle Kinder. Und Tante Ulla rief, Potz, Blitz, Donnerwetter, mein lieber Scholli nochmal, jetzt ist aber Schluss. Dabei bebte ihr mächtiger Busen und alle Kinder lachten und auch Tante Ulla. Das Gespräch mit einer Kindergärtnerin war der ausdrückliche Wunsch des leitenden Redakteurs gewesen, der meinte, dass die sozialistische Erziehung ein wesentlicher Bestandteil des Films sein müsse. Tante Ulla war immer noch von kräftiger Statur, wenn auch kleiner geworden. Und Isabella fragte sich, was wohl aus ihr selbst im Alter werden würde, wenn auch sie schrumpfte. Bereits im Hausflur von Tante Ullas Haus hingen gerahmte Fotos von Kindergartengruppen. Die Bilder waren mit der jeweiligen Jahreszahl versehen. Die Galerie zog sich über den Treppenaufgang bis hinauf in die Küche. Der Kameramann blickte fragend zum Fuchs. »Die sehen ja alle fröhlich aus«, sagte der Fuchs. »Vielleicht wurden sie gezwungen«, sagte die Assistentin. Tante Ulla wurde in einer kinderbildfreien Zone vor ihrer Schrankwand platziert. »Das ist die Schrankwand-Kompliment, die habe ich seit über 40 Jahren«, sagte Tante Ulla. »Konnten Sie sich keine neue leisten?«, fragte der Fuchs. »Aber wieso?«, sagte Tante Ulla. »Die ist doch noch wie neu.« Tante Ulla war eine Ausnahme. Viele andere waren der Versuchung erlegen. Selbst Isabellas Mutter hatte sich nach dem Mauerfall eine neue Küche gekauft und das schöne alte Küchenbuffet auf den Containerplatz schaffen lassen. Gerade noch hatten sie sich verzehrt nach Doppelliege Dagmar, Sitzgruppe Giebichenstein und Schrankwand Kompliment, um dann alles plötzlich auf den Müll zu werfen und gegen Möbel aus der neuen Welt einzutauschen. Sie mussten dazu nicht einmal aus dem Haus gehen. Die Versandhauskataloge waren zuerst da, gefolgt von den Reisekatalogen. Dann kamen die Wochenmärkte mit Lederjacken und Juckerpalmen und schließlich die neuen Kaufhäuser. Es waren Sehnsuchtsläden, mit denen viele den Wunsch verbanden, dass nach einem Einkauf das alles besser werden müsse, am liebsten das ganze Leben. All das war Isabella vor einigen Jahren in einem Antiquitätenladen nahe der nordirischen Grenze bewusst geworden. Es war eine riesige Halle, in der sich alle die Dinge stapelten, von denen sich die Bewohner der umliegenden Orte in einer ersten Euphorie getrennt hatten. Bedenkenlos hatten sie dem bevorstehenden Aufschwung einen Kredit gegeben. Und hier sah Isabella, klarer als damals im eigenen Land, dass der Tausch nicht immer von Vorteil war. Sie stand vor wunderschönen Küchenbuffets. Noch schöner als das Küchenbuffet, das die Mutter damals einer modernen Pressspanküche geopfert hatte. Isabella verglich die ihren mit den kleinen schwarzen Kobolden aus einem Computerspiel, das sie einmal besessen hatte. Kobolde, die Federbüschel schwenkend durch die Straßen taumelten, um dann irgendwann zu zerplatzen. Aus der Traum. Warum erkannte man diese Dinge immer nur bei anderen? Auch hier im Ort hatten viele ihre Einrichtung komplett weggeworfen. Die Dinge, die aus der DDR kamen, galten nichts mehr. Tante Ulla war dabei erstaunlich standhaft geblieben und hatte ihre Schrankwand behalten, die sich nur unwesentlich von ihren westdeutschen Schwestern aus den Möbelmärkten unterschied. Der Fuchs interessierte sich nicht für diese Details. Er sah sich nicht um, wirkte seltsam abwesend und wachte erst auf, als die Kamera endlich eingerichtet war. »Dann erzählen Sie mal«, sagte er, »wie war der Tagesablauf im Kindergarten?« »Na ja, die ersten Kinder kamen früh um 6«, sagte Tante Ulla. Die haben dann erst einmal still am Tisch gesessen und gespielt. Sie durften sich also nicht bewegen? Doch, sagte Tante Ulla, aber die waren doch noch müde. Und warum sind sie dann nicht später gekommen? Na, weil die Schicht begann. Tante Ulla guckte verdutzt. Und um 8 gab es Frühstück. Und danach begannen die Beschäftigungen. Was heißt Beschäftigungen? Wir haben gebastelt, gesungen, geturnt. Und das ist Ihnen alles vorgegeben worden? Es gab einen Plan, der nannte sich Bildungs- und Erziehungsplan. Da mussten wir eintragen, was unsere Ziele waren. Also zum Beispiel beim Malen, da hieß das Farben und Formen vermitteln. Gab es auch politische Ziele? Auch, sagte Tante Ulla. Zum Beispiel mussten wir über den 1. Mai sprechen und fragen, warum tragen wir eine Mainelke? Sie kicherte. Und da hat der Schubert Thomas geantwortet, damit wir sie nicht verlieren. Tante Ulla lachte ihr dröhnendes Lachen und wie früher bebte dabei der ganze Körper. Aber sie mussten nach diesem vorgegebenen Schema arbeiten. Warum nicht? Ordnung muss sein. Und sie waren auch verpflichtet, Militärspielzeug einzukaufen? Das habe ich weggeschlossen. Das gab nur Streit. Die haben auch so geschossen mit jedem Stock, den sie finden konnten. Aber der Fuchs suchte auf seinem Zettel nach einer neuen Frage. Und Isabella wusste, was jetzt kam. Das Bild, auf das alle Kindergärten und Kinderkrippen der DDR im Nachhinein reduziert wurden. Eine Reihe auf dem Topf sitzender Kinder. Die Toiletten hatten oft keine Trennwände und Türen und auch im Waschraum war Gemeinsamkeit angesagt. »Na ja«, sagte Tante Ulla, »ich konnte doch die anderen Kinder nicht unbeaufsichtigt im Spielzimmer lassen.« »Sie haben die Intimsphäre der Kinder missachtet.« »Ist das hier ein Verhör?« Tante Ulla holte tief Luft, stemmte die Hände in die Hüften. »Potz, Blitz, Donnerwetter, mein lieber Scholli, nochmal, jetzt ist aber Schluss.« Und sie lachte und lachte. Auch Isabella lachte. Und alle anderen lachten nicht. »Die hat bis heute nichts begriffen«, sagte der Fuchs, als sie wieder im Auto saßen.